الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme, hayır. Ni vojna, ni vojsko. Ni vojna, ni armija. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Beim fünften antimilitaristischen Podcast beginnen wir mit der Münchner Sicherheitskonferenz und dem erhöhten Rüstungsetat, machen dann weiter mit dem privilegierten Zugriff der Bundeswehr auf Kitas, ehe wir über den Zusammenhang von Waffenlieferung, Außenpolitik und Migration sprechen. Zu Beginn unserer Sendung wollen wir einen Rückblick auf die Münchner Sicherheitskonferenz machen und einen Ausblick auf die erhöhten Rüstungsetats der Bundesregierung und hören hierzu Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung. Also erstmal vielleicht nochmal ganz kurz zum Charakter von dieser Sicherheitskonferenz. Das ist schon der Aufschlag sozusagen im Jahresbeginn, wo sich eigentlich ja der Großteil der relevanten Militärs, Strategen, aber eben auch Wirtschaft und Politik so zusammensetzen und einmal untereinander Absprachen treffen, aber halt auch die wesentlichen programmatischen Fragen fürs ganze Jahr einer breiteren Öffentlichkeit mehr oder minder kundtun. Und ich fand jetzt persönlich in diesem Jahr, dass eigentlich so drei Kernthemen eine zentrale Rolle gespielt haben. Das eine war natürlich der Syrienkrieg, wo vor allem eigentlich durch den Konferenzleiter Wolfgang Ischinger im Vorfeld der Konferenz relativ stark auf eine direkte militärische Involvierung des Westens, Schrägstrich sogar mit Bodentruppen, gedrängt wurde. Was aber auf der Konferenz selber, obwohl da von allen Seiten zum Teil relativ aggressive Beiträge kamen, bisschen in eine andere Richtung ging, weil sich die Außenminister von Russland und den USA, also Kerry und Lavrov, am Rande der Konferenz auf die sogenannte Münchner Vereinbarung geeinigt hatten, die jetzt ja so mehr oder minder halbwegs brüchig im Raume steht, also eine Feuerpause in Syrien, die Möglichkeit, humanitäre Hilfe zu leisten und das ist ja im Augenblick der Knackpunkt an der ganzen Angelegenheit, die Frage eines langfristigen politischen Prozesses zur Deeskalation der Lage. Das war sozusagen der eine Punkt bei Syrien, aber gleichzeitig wurde dann schon auf der Konferenz selber auch versucht, das wieder zu sabotieren, diesen Versuch zu einem Waffenstillstand zu kommen. Also vor allem US-Senator John McCain hat da wie üblich relativ heftig dagegen geschossen. Und US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat dann auch so eine NATO-Involvierung in Syrien ins Spiel gebracht und vor allem von der Türkei wurde mehr oder minder parallel zur Sicherheitskonferenz noch im Bayerischen Hof selber, also wo die Tagung stattfindet, vom Außenminister verkündet, dass man jetzt mit Bodentruppen in Syrien selber aktiv werden würde. Das waren also alles Versuche im Prinzip natürlich diese Waffenstillstandsverhandlungen eigentlich auch zu sabotieren, hat aber insofern nicht wirklich funktioniert, weil im Augenblick wir zumindest eine halbwegs brüchige Waffenruhe in Syrien haben. Das war also der eine wesentliche Komplex, der auf der Sicherheitskonferenz beschlossen und beredet wurde. Und der zweite war so generell das westlich-russische Verhältnis, wo ich sagen muss, dass ich von dem neuen NATO-Generalsekretär ein bisschen schockiert war, weil sein Vorgänger, der Anders Fogh Rasmussen, galt ja immer als ausgewiesener Russland-Hardliner. Deswegen hat man sich von Jens Stoltenberg eigentlich ein bisschen was anderes erwartet, aber der hat in seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz im Prinzip genau den gleichen Ton angeschlagen wie Fogh Rasmussen. Dementsprechend wurde dann eben dort dann auch von den westlichen Vertretern sämtliche Rüstungsmaßnahmen, die im Augenblick so anlaufen, auch komplett gerechtfertigt, gerade diese Aufrüstung der NATO-Ostflanke, die gerade läuft. Und das Ganze gipfelte dann eben dann auch in der relativ breit wahrgenommenen Rede vom russischen Premierminister Medvedev, der ja relativ offen nicht mehr von dem neuen Kalten Krieg warnte, sondern im Prinzip meinte, man sei da schon mittendrin und dann eben auch von den Konsequenzen warnte. Das war die zweite wichtige Entwicklung bei dieser Sicherheitskonferenz. Und die dritte, die fand ich auch relativ einschlägig, dass überall vor so einer so einem globalen Chaos und irgendwie einer Ära der Instabilität gewarnt wurde und damit natürlich ein gewisser Nährboden auch bereitet wurde für allerlei militärische Aufrüstungsmaßnahmen, Ressourcen im Militärbereich zu legitimieren etc. etc. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade aktuell auch erleben. Aus dieser NATO-Aufrüstung Ost und diesen Wehretat-Erhöhungen, die danach beschlossen wurden, nach der Sicherheitskonferenz, ist das, folgt das direkt aufeinander oder ist das sowieso schon absehbar gewesen? Na, tatsächlich war die Ankündigung selber von von der Leyen, hier nochmal deutlich mehr Geld in die Hand nehmen zu wollen für den Rüstungssektor, erfolgte kurz vor der Sicherheitskonferenz, aber die ganze Debatte drumherum lief sozusagen parallel im Aufklapp sozusagen dessen, was bei der Sicherheitskonferenz stattfinden sollte. Also die Rede selber von von der Leyen, wo sie diese spektakulären 130 Milliarden Euro bis 2030 für Neuanschaffung von Kriegsgerät angekündigt hatte, die fand am 26. Januar 2016 statt. Die ganze Sache war aber in Deutschland vor allem schon von langer Hand geplant. Also als von der Leyen das Amt der Verteidigungsministerin übernommen hatte, hat sie zuerst mal den zuständigen Staatssekretär für Ausrüstung Bimmelmanns gefeuert im Februar 2014 wegen der doch relativ spektakulären Pannenserie, die es bei diesen Bundeswehrbeschaffungsprojekten gab. Also da ist ja kein einziges wichtiges Rüstungsprojekt der Bundeswehr ohne milliardenschwere Kostenüberflüsse und Verspätungen über Jahre zum Teil über die Ziellinie gekommen. Und man hat dann eben angefangen, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und gleichzeitig hat dann sowas eingesetzt, was ich in Deutschland so eine Art von Schrotthaufendebatte nenne. Also man hat eigentlich in jeder Ecke und jeden Medien nur noch davon lesen können, dass die Bundeswehr chronisch unterfinanziert sei, das Ganze so mit so einer Armee auch keinen Krieg mehr zu machen sei, die deutschen Soldaten irgendwie am Rande ihrer Belastbarkeit seien etc. Also da wurde schon seit mindestens 2 Jahren eigentlich oder knapp 2 Jahren so ein Argumentationsteppich ausgelegt, auf dessen Grundlage dann diese umfangreichen Erhöhungen eingefordert werden konnten. Wo wird jetzt eigentlich was Neues angeschafft? In welchen Bereichen soll die Bundeswehr aufgerüstet werden? Es sind erstmal 2 Sachen. Irgendwie das eine ist erstmal das reine Geld, um das es geht. Also wie gesagt, von der Leyen kündigte an 130 Milliarden Euro Anschaffungen. Das sind 50 Milliarden mehr, als man eigentlich von der normalen Haushaltserwartung für das, was normalerweise eingestellt worden war, in die neue Anschaffung ausgehen konnte. Wenn ich das jetzt mal über den Daumen peile, dann müsste man in schnellstmöglicher Zeit einen Haushalt für militärische Neubeschaffung von etwa 9 Milliarden jährlich einrichten. Und zum Vergleich, im Augenblick haben wir 4,7 Milliarden jährlich, also nahezu eine Verdopplung des Rüstungsbeschaffungshaushaltes. Und das wird natürlich nicht ohne weiteres Anwachsen des Rüstungshaushaltes als Ganzes passieren, weil man solche Beträge nicht aus dem Haushalt selbst locker machen kann. Und dazu muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass dieser Haushalt, auch wenn da immer gejammert wird, es gäbe einen Kahlschlag bei den Rüstungsausgaben, dass dieser Rüstungshaushalt in Deutschland ja in den letzten Jahren nicht unbeträchtlich angewachsen ist. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, im Jahr 2000 war der Rüstungshaushalt so umgerechnet etwa 23 Milliarden Euro und im Jahr 2015 waren es dann immerhin gleich 33. Jetzt 2016 34, also wir haben es eigentlich mit einer relativ sprunghaften Steigerung dieses Haushalts zu tun. Und er soll eigentlich bis 2019, das ist eh schon beschlossen, weiter auf 35 Milliarden steigen. Und das alles war aber eben vor den Ankündigungen von van der Leyen, die mit neuerlichen Erhöhungen mehr oder minder zwangsweise einhergehen. Das heißt, wir werden auf das nochmal in irgendeiner Weise einen Betrag von x Milliarden wahrscheinlich obendrauf bekommen. Und der zweite Komplex, wo geht das Geld hin? Also drei große Projekte sind schon beschlossen. Eine Art taktisches Luftverteidigungssystem, ein Mehrzweckkampfschiff und die sogenannte Mail Drone. Das sind die Big Three, also die drei wirklich großen Rüstungsprojekte, die jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 18 Monaten, 24 Monaten wahrscheinlich endgültig auf den Weg gebracht werden. Da werden viele Milliarden reinfließen. Was man jetzt aber auch noch gemacht hat und weswegen diese Erhöhung von van der Leyen angekündigt wurde, man hat in einer ganzen Reihe von Anschaffungsprojekten hat man die Zahlen, die man beschaffen will, nochmal erheblich nach oben korrigiert. Also es sollen deutlich mehr Spähpanzer angeschafft werden, 250 Spähpanzer und deutlich mehr Panzerhaubitzen, deutlich mehr Hubschrauber. Die angekündigte Einmottung von irgendwelchen Leopards soll rückgängig gemacht werden, neue Radpanzer angeschafft werden. Also man hat da dann doch ein relativ breites Rüstungsportfolio aufgespannt. Und das kostet halt jetzt eben Geld und das wird jetzt halt versucht werden, natürlich in nächster Zeit loszueisen. Neue Schiffe, neue Panzer, die kommende Drohne. Das sind jetzt die Sachen, wo es vor allem hingeht? Oder welche weiteren Schwerpunkte sind von diesem Geldregen noch betroffen? Das sind tatsächlich im Augenblick, soweit ich das zumindest absehen kann, gerade die drei großen Rüstungsprojekte. Ich persönlich gehe davon aus, dass man schon durchaus, wenn das endgültig, sagen wir mal, beschlossen ist, diese Mehrausgaben auf Dauer irgendwie zu haben, dass dann durchaus noch einige weitere Projekte dazukommen werden. Aber im Augenblick sind das die drei, von denen eigentlich in den Papieren des Verteidigungsministeriums primär die Rede ist. Und verändert das etwas an der Bundeswehrstruktur? Ja, gut, es gibt ja den Spruch irgendwie, wer den Hammer hat, für den sind alle Probleme Nägel. Ob das hier zutrifft, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ich frage mich schon zum Teil, was man jetzt zum Beispiel mit diesen Leopard-Panzern, die ja mit der Begründung wegen Russland angeschafft werden, was man mit denen genau machen will. Mir scheint das Militär taktisch zum Teil relativ sinnlos zu sein und in Teilen zumindest auch in den ganzen Debattenkomplex reinzugehören, dass man die deutsche Rüstungsindustrie ja vor ihrem vermeintlichen Untergang bewahren muss, weil die anscheinend ja so Auftragsrückgänge und Überlebensprobleme dadurch hätten. Also mir scheint das zum Teil auch ein bisschen ein Subventionsprojekt der Rüstungsindustrie selber zu sein, die man ja unter allen Umständen auch im Land halten will, weil man eine eigenständige deutsche Rüstungsindustrie ja unbedingt haben möchte. Von der Erhöhung des Rüstungsetats wollen wir zur banalen Militarisierung kommen und dem privilegierten Zugriff der Bundeswehr auf Kitas. Hierzu haben wir gesprochen mit Thomas Mikan. Ja, das klingt ja erstmal wie ein relativ exotisches Thema, aber es gibt da tatsächlich drei Felder gleich, in denen die Bundeswehr versucht, quasi mit Kitas oder durch Kitas sowohl Akzeptanzschaffung als auch quasi ein besseres Image für die eigenen Soldatinnen und auch nach innen quasi bessere Qualität für die Soldatinnen zu erreichen. Und die drei Themen sind im Grunde Belegrechte, die die Bundeswehr kauft. Dann das zweite ist tatsächlich, dass die Bundeswehr mit Kitas zusammenarbeitet, also da auch Besuche macht, Truppenbesuche mit Kita-Kindern. Und das dritte ist, dass es eine rege Spendentätigkeit durch das Militär gibt an Kitas, die aber vor allem ausgenutzt wird, das ist ja schön, wenn gespendet wird, aber das vor allem genutzt wird für Werbe- und PR-Maßnahmen. Unter Belegrecht kann ich mir nicht so recht was vorstellen. Bei Belegrechten nimmt die Bundeswehr Geld aus dem Verteidigungshaushalt und kauft bei kommunalen oder kirchlichen Kitas, also Kindertagesstätten, Plätze auf, die dann prioritär, also zuerst an die Bundeswehrangehörigen verteilt werden, also an die Kita-Kinder von Bundeswehrsoldatinnen vor allem. Und das ist eine Praxis, die durchaus ja auch Firmen machen. Die geben quasi Geld an die Kommune oder an die Kirche und erhoffen sich damit quasi so einen Bonus für ihre Angestellten, indem sie quasi Kita-Plätze prioritär für die Angestellten bereitstellen können. Das Ganze ist natürlich bei der Bundeswehr, hat eine besondere Qualität, weil hier im Grunde der Staat mit sich selber Geschäfte macht. Also es kommt quasi kein neues Geld ins System, mit dem Kita-Ausbau vorangetrieben wird, sondern die Bundeswehr nutzt ganz klar die klammen Kommunen aus, gibt den Geld. Die Gelder sind aber so berechnet, dass sie eigentlich nicht reichen, um wirklich qualitative und auch quantitativ ebenso viele neue Kita-Plätze zu schaffen. Dafür hat die Bundeswehr in den letzten Jahren ungefähr 700 von solchen Belegrechten gekauft. Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler kosten das jährlich rund 1,5 Millionen Euro. Also du sagtest, es reicht nicht aus, diese Zahlung der Bundeswehr, um neue Kita-Plätze zu schaffen. Also sie reserviert nur vorhandene unterm Strich. Genau, unterm Strich werden vorhandene reserviert in guter Lage. Und das würde die Bundeswehr ungefähr das Doppelte kosten, wenn sie zum Beispiel bundeswehreigene Kitas einrichten würde, um da quasi Plätze zu schaffen für das eigene Personal. Jetzt ist meine Forderung aber ganz klar, dieses Geld, diese 1,5 Millionen jährlich, die sollen in den allgemeinen Kita-Ausbau fließen, damit der allen eben auch dann Soldatinnen und Soldaten, also den Kindern davon, zugutekommt. Anstattdessen fährt das Verteidigungsministerium hier eine Linie, dass sie sagt, nö, das Geld, das benutzen wir jetzt, um den eigenen Personal, um Soldatinnen und Soldaten gegenüber der Allgemeinheit und auf Kosten der Allgemeinheit besseren Zugriff auf wohnortnahe, qualitative und überhaupt Kita-Plätze zu schaffen. Und das ist eigentlich, was man gemeinhin als Militarisierung verstehen muss, wenn der Staat quasi Soldatinnen und Soldaten gegenüber der allgemeinen Bevölkerung privilegiert. Diese Praxis, ist die bundesweit oder ist sie in bestimmten Bundesländern ausgeprägt oder in bestimmten Kommunen nur? Wie ist das? Ja, die Bundeswehr macht dafür eine Art Bedarfserfassungsverfahren. Also es wird ganz klar geguckt, wo sind zu wenig Kita-Plätze da für Bundeswehrangehörige. Also für die Kinder von Bundeswehrangehörigen. Das heißt im Umkehrschluss, überall dort, wo Belegrechte angeschafft werden, wird der Mangel von der Allgemeinbevölkerung, wo auch Soldatinnen und Soldaten drin sind, quasi kanalisiert, dass denn nur noch die Zivilbevölkerung zu tragen hat. Das betrifft vor allem Standorte in Großstädten und vor allem Niedersachsen, also ein Flächenbundesland, wo eben die Bundeswehr auch sehr präsent ist, wo es einfach zu wenig Plätze gibt. Auch viele Garnisonsstädte sind davon betroffen. Schwer zu sagen, an wie vielen Standorten, aber an über 25 Standorten im Grunde. Diese Belegrechte, die sind dann Verträge direkt mit den Kitas in den Kommunen, ne? Genau, der wird direkt mit, zum Beispiel mit der Kommune, also mit den kommunalen Trägern, wird ein Vertrag geschlossen. Die Vertragsdetails sind dann ganz unterschiedlich. Also das geht hin von monatlichen Zahlungen bis hin zu Verträgen, wo auf dem Schlag 150.000 Euro an die Kommune gezahlt werden. Und dann werden 12 Belegrechte für die nächsten 35 Jahre gesichert. Und das ist natürlich eine hochproblematische Praxis, weil die Kommunen ja auch oftmals klamm sind und natürlich das Geld gerne nehmen, was sie auch dringend brauchen. Es ist überhaupt nie gesagt, wohin das Geld fließt. Das fließt natürlich in den allgemeinen Haushalt auch gegebenenfalls rein. Und Leidtragende sind dann eben Menschen wie du und ich, die eben jetzt keine Bundeswehrsoldatinnen sind, deren Kinder sich eben dann in der Schlange anstellen müssen. Und man kennt die Bilder, wo eben, also da können ganze Arbeitsplätze und sowas dranhängen von Menschen, die dann eben das Kita-Kind eben in die 20 Kilometer entfernte Kita schaffen müssen, wo eben vielleicht ein Platz frei ist, weil die wohnortnahen Plätze dann gegebenenfalls durch die Bundeswehr reserviert sind. Also hier haben wir so eine Art von Bevorrechtigung von Bundeswehrangehörigen. Dann bildet sich wahrscheinlich so ein bundeswehrfreundliches Klima in diesen Kitas, würde ich mal vermuten. Da normal ist ja so, ist das die Kinder schon eher das gut finden, was ihre eigenen Eltern machen, einfach durch die enge Beziehung zu den Eltern und dergleichen. Dann gibt es aber auch noch eine Zusammenarbeit der Bundeswehr mit Kitas. Also da gibt es so kleine Anfragen inzwischen, wo dann irgendwelche Geländespiele Kinder machen. Mit Bundeswehr ja, gemeinsam. Das ist ein zweites wichtiges Feld neben den Belegrechten, das ist tatsächlich eine Kooperation. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, als ob das Verteidigungsministerium jetzt so gesagt hat, wir müssen jetzt hier mit Kitas kooperieren, sondern das passiert eher auf lokaler Ebene. Oftmals haben die Bundeswehreinheiten Patenschaftsgemeinden, also kleine Städtchen oder Dörfer, die Gemeinden, also quasi die Patenschaft dafür übernehmen, für so eine Einheit der Bundeswehr. Und da gibt es dann tatsächlich ganz vielfältige Sachen, wo die Bundeswehr eben, das fängt an bei so Opa-Tag, das geht, dass die Kita-Kinder dann mal in die Kaserne kommen und mal auf die Panzer rumklettern, Waffel suchen, Schlauchboot fahren, Advents singen. Der Spielplatz wird dann renoviert durch die Bundeswehr. Und was so mein, finde ich, das schlimmste Beispiel mit ist, ist in Blankenburg, wo dann die ganze Kita-Gruppe in den in den Bunker gehen mit der Bundeswehr und dort tun dann die Kinder so eine Art Hindernisparcours, also so fast schon militärischen Parcours, die müssen dann so drüber springen und kriegen dann halt Preise. Wichtig ist aber dabei, dass das natürlich weniger darauf abzielt, frühkindliche Militarisierung zu machen, sondern hier geht es ganz klar um so eine Art lokale Vernetzung, Verwobenheit, lokalen Filz zwischen ziviler Bevölkerung und Bundeswehr. Und es hat auch wenig mit der guten Eingebundenheit der Bundeswehr und der Bevölkerung zu tun, sondern es ist ganz klar so ein Fall von banaler Militarisierung, wo eben auf lokaler Ebene vor Ort im Dorf ein Klima geschaffen wird, das Gewalt und eben die Bundeswehr als eine Institution von Gewalt so ganz alltäglich und fast schon kindlich unschuldig im Alltag präsent ist. Und hier gilt es ganz klare Regelungen zu schaffen, dass Kita-Kinder auf Panzern, in Kasernen und auch diese Kooperation zwischen Bundeswehr im Inneren, ist es ja also Einsatz im Inneren, mit Kita-Gruppen sofort beendet wird. Da werden wahrscheinlich die Kinder darüber informiert, wie nett die Menschen in Uniform sind und nicht darüber, welchen Sinn eigentlich eine Armee hat. Also es ist so einen Akzeptanz schaffen, ne, schon im frühkindlichen Alter, sodass später eine Kritik schwieriger wird, oder? Ich würde sagen, das zielt nicht so sehr auf die Kleinkinder als solche ab. Wir sprechen ja hier von 4- oder 5-Jährigen, sondern es zielt auf die Eltern ab, es zielt auf das ganze Umfeld ab. Aber natürlich ist es so, dass in einer Kaserne, da wurde dann mit den Kindern eine Modenschau gemacht. Da haben dann die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten ebenso die ganzen Tornanzüge als Modenschau vorgeführt. Und das zeugt eben von überhaupt keiner Sensibilität auf Seiten der Bundeswehr mit ihrem eigenen Handwerk, mit ihrem eigenen tödlichen Handwerk, dass sie da so eine unheimliche Banalisierung stattfindet. Und das ist halt, das zeugt doch ein bisschen von dem Charakter dieser Armee. Also um nochmal auf diese kleinen Anfragen da zurückzukommen, dann ist von Hamburg bis sonst wohin dann irgendwelche Kitas, die gehen dann solche Kooperationen da ein? Genau, also es ist eher erstaunlich, dass man jetzt endlich mal, das ist eigentlich das erste Mal, dass man da ein bisschen Datenmaterial hat zu diesen Kooperationen, was es dann so gibt. Wie gesagt, das läuft alles unter so einem Schirm von Öffentlichkeit. Aber es ist auch so, dass auf lokaler Ebene die Bundeswehr durchaus das zu wissen nutzt, das auch als PR-Strategie auszunutzen. Dann kommt eben, wird die Lokalpresse eingeladen, dann wird gezeigt, was für ein toller familienfreundlicher Arbeitgeber die Bundeswehr ist. Da sind dann die Kinder da. Und das Dritte, was ich ganz am Anfang ansprach, ist eben diese Spendensammlung. Da wurden in der letzten Zeit über 150.000 Euro an Spenden gesammelt. Da wurden zum Beispiel Truppenbibliotheken aufgelöst oder es wurde auf dem Schlachtschiff, werden dann bei den Soldaten Spenden quasi gesammelt, die dann pressewirksam entweder im Krebskrankenhaus oder bei den Lazarettzwergen oder bei irgendwelchen ebenso lustigen und unscheinbaren Kitas übergeben wird. Da wird dann so ein Scheck mit 500 Euro übergeben. Da kommt dann die Lokalpresse, der schöne Soldat in Uniform, tut sich dann mit den Kindern, die werden dann drumherum drapiert. Und dann werden eben die Kinder für PR-Maßnahmen vernutzt. Und das ist auch eine hochproblematische Sache und das passiert öfter, als man wahrscheinlich vermutet. Und viele dieser Sachen sind ja gar nicht so präsent. Also da gibt es sicherlich noch einen großen Graubereich. Und auch hier muss ganz klar gesagt werden, es spricht ja nichts dagegen, wenn Leute privat an irgendwelche Kitas Geld spenden. Aber dass hier Kita-Kinder über so einen billigen PR-Trick wie diese Spenden dann in den Zeitungen auftauchen und für PR-Maßnahmen, für eine Akzeptanzschaffung von Militär vernutzt werden, auch das ist sofort zu beenden. Und wie hoch sind eigentlich diese Spenden, die da hin und her transferiert werden und bei den willigen Kitas ankommen? Ja, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, oftmals handelt es sich eher um 2 oder 3, 4, 500 Euro. Aber es gibt auch unterschiedliche Kinder- und Jugendzentren, die dann mal bis zu 20.000 Euro erhalten haben, so in der Spitze. Und das deutet natürlich darauf hin, dass irgendwie Geld bei diesen Kinder- und Jugendeinrichtungen fehlt. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wo fehlt dieses Geld? Das Geld fließt natürlich, jetzt gab es ja diesen riesen Aufschlag für den Verteidigungshaushalt. Wir bewegen uns ja langsam Richtung 40 Milliarden zu, was jährlich an Militärausgaben geleistet wird. Und das Geld fehlt eben dann bei Trägerinnen von Jugend- und Kinderarbeit bei Kitas. Und dass jetzt die Bundeswehr quasi in diese soziale Lücke einspringt, ist ja traurig irgendwie, weil sie natürlich dieses Geld an anderer Stelle verschwendet. Und man muss sich vorstellen, so ein Presseoffizier, wenn er da sich 2 Tage mit so einer Kita-Gruppe beschäftigt, da PR-Maßnahmen macht, was der allein an Gehalt kostet, da sind diese Spendenschecks im Grunde wirklich nur billige PR. Im Endeffekt öffnet also der Sozialabbau der Bundeswehr hier Tür und Tor, ne? Genau, oder die Kita-Knappheit. We'll be right back. Abschließend diskutieren wir mit Christoph Marischka den Zusammenhang von Waffenlieferungen, Außenpolitik und Migration. Es wird jetzt viel die Parole benutzt, um Verständnis für Flüchtlinge zu haben, Verständnis für Fluchtursachen zu haben, dass sowas gesagt wird wie, wer Waffen sät, erntet Flüchtlinge. Was denkst du dazu? Tatsächlich bekommen wir zum Beispiel sehr viele Anfragen, gerade zu dem Thema Zusammenhang zwischen Rüstungsexporten und Fluchtursachen. Und ich finde das manchmal ein bisschen eng gedacht und auch ein bisschen gefährlich. Also eng gedacht zunächst mal insofern, dass es ein bisschen die Verantwortung wieder von der Regierung auf einzelne Unternehmen, die da eben ihre Wirtschaftsinteressen haben, verlagert und die Regierung genehmigt dann oder genehmigt nicht. Wir müssen auch dran denken, dass Deutschland auch knallhart Krieg führt, zum Beispiel in Afghanistan, jetzt aber auch in Mali, wo gerade mal unter 2% irgendeinen Schutz kriegen der Flüchtlinge aus Mali zum Beispiel. In Afghanistan sind es immerhin noch 30-40%. Also die Fokussierung auf Rüstungsexporte droht zumindest ein bisschen zu kaschieren, dass wir es insgesamt mit einer aggressiven Außenpolitik zu tun haben, wo Rüstungsexporte auch nur eins von verschiedenen Mitteln sind, die gezielt und strategisch von der Regierung eingesetzt werden. Auf der anderen Seite befürchte ich ein bisschen, dass diese Fokussierung auf Rüstungsexporte als Fluchtursache eben auch dazu führt, letzten Endes so eine Unterscheidung zu legitimieren oder zu untermauern zwischen Flüchtlinge, die jetzt gerade vor Kriegen, vor Bürgerkriegen fliehen, die vielleicht auch im internationalen oder in der deutschen Aufmerksamkeit stehen, wie eben Syrien, schon wieder nachgelagert Afghanistan, und die vielen anderen Fluchtursachen damit teilweise auch delegitimiert werden. Also zumindest im herrschenden Diskurs ist es ja so, dass man im Moment sagt, Flüchtlinge aus Syrien, das ist ja zumindest total verständlich und da muss man auch helfen. Aber die, die dann vom Kosovo zum Beispiel mitkommen oder so, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, das sei völlig illegitim und die hätten auch keine Bleiberechtsperspektive. Und ich glaube, dass das letzten Endes alles ein bisschen komplizierter ist. Ich biete den Leuten dann meistens an, stattdessen den Vortragsthema oder Titelthema Geopolitik in Migration ganz umfassend zu machen. Da kann man dann zum Beispiel auch darauf hinweisen, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel aus dem Kosovo kommen, bis vor 20 Jahren in einem Staat gewohnt haben mit Leuten aus Kroatien, Slowenien, die jetzt eben schon EU-Bürger sind und ganz problemlos Arbeitnehmerfreizügigkeit genießen, also einfach selber hier arbeiten können. Also dass die Grenzen, die jetzt bestimmen, wer kommt als Tourist, wer kommt als Arbeitsmigrant, wer kommt als Flüchtling, eben auch geopolitisch gezogen wurden. Und dann eröffnet sich da eine ganz andere Fragestellung. Wir haben zum Beispiel Rüstungsexporte auf die arabische Halbinsel, ganz stark nach Saudi-Arabien und Katar etc. Es werden Waffen geliefert in den Nordirak. Die landen dann wieder beim IS und wir haben Flüchtlinge aus Syrien, das ist soweit richtig. Flüchtlinge aus Syrien haben eine Schutzquote, also dass zumindest ein Abschiebehindernis festgestellt wird oder dass die gar Asyl kriegen, im Moment von fast 90%. Warum ist die Schutzquote bei Menschen, die aus Afghanistan kommen, wo Deutschland seit über 15 Jahren Krieg führt, ist schon deutlich niedriger? Und in Mali, wo Deutschland einen knallharten Krieg gegen den Terror führt, weil man sagt, große Teile des Landes stehen unter der Kontrolle islamistischer Terroristen, da besteht nur eine Schutzquote von 2%. Also auf diese ganzen Widersprüche muss man hinweisen. Und es ist ein bisschen komplizierter, als einfach nur zu sagen, da wo man Waffen hinliefert, da kommen Flüchtlinge zurück. Und das, was die EU und insbesondere die BRD an, an Außenhandel betreibt, was eben halt natürlich ein ungerechter Außenhandel ist, da die BRD viel bessere Voraussetzungen hat. die EU. Die ganzen Handelsabkommen, Fischereiabkommen werden ja verhandelt von der EU, zum Beispiel mit dann einzelnen westafrikanischen Staaten. Ne? Also das ist ein sehr, da ist nicht nur die Wirtschaft, die ungleiche Verteilung der wirtschaftlichen, ökonomischen und militärischen Macht zwischen Einzelstaaten, sondern wir haben auf der einen Seite die EU als Block, die mit einzelnen Staaten auf der anderen Seite verhandelt, die ökonomisch total verschuldet und hochgradig abhängig sind. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Rücknahmeabkommen. Das, die neue tunesische Regierung, die mehr oder weniger aus einer Revolution hervorgegangen ist, jetzt schon wieder sich gegenüber Deutschland und der Europäischen Union bereit erklärt hat, die eigenen Staatsbürgerinnen zurückzunehmen, bei Abschiebungen zu kooperieren. Das ist im Grunde eine Entscheidung, die direkt gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet sind. Da sieht man einfach, wie die Machtverhältnisse verteilt sind. Es findet ja so eine expansive Politik nicht nur durch Waffenexporte statt, sondern ja auch noch, also Fluchtursachen werden ja durch vieles verursacht. Tunesien war jetzt ein Beispiel. Wie würde das global betrachtet werden? Wir müssen einfach schauen, dass sich im Grunde um die Europäische Union, die Europäische Union hat 2003 eine Sicherheitsstrategie formuliert, die fängt an mit den Worten, nie zuvor war Europa so wohlhabend, so sicher und so frei, glaube ich. Gäbe in der ganzen Nachbarschaft sozusagen Friede. Und dann hat man gesagt, ja, man muss jetzt halt die Nachbarschaft nach seinem eigenen Willen noch umstrukturieren. Und letzten Endes hat es dazu geführt, dass im Grunde die ganze Nachbarschaft Europas massiv destabilisiert wurde. Wir haben einen Ring von Bürgerkriegen, Quasi-Bürgerkriegen, Stellvertreterkriegen und Diktaturen hier geschafft. Also auch, dass wir jetzt zum Beispiel in Ägypten eine der schlimmsten Militärdiktaturen weltweit haben, wo tausende Menschen, Oppositionelle, zum Tode verurteilt in den Gefängnissen sitzen, ist eben auch der Kooperation mit Deutschland und mit den USA und damit der Rückendeckung der NATO zu verdanken. Also auch über so eine Diplomatie der Anerkennung von Diktaturen einerseits, der Destabilisierung anderer Staaten wie in Syrien, Libyen und der Ukraine andererseits, hat man manchmal, ohne dass ein Schuss gefallen ist, schon eine ganz schön aggressive Außenpolitik verfolgt. Und auf der anderen Seite werden eben diese Regierungen, ich habe das viel für Westafrika untersucht, massiv unter Druck gesetzt. Diese Partnerschaftsabkommen, die Handelsabkommen, die Fischereiabkommen etc. pp. Mit der Europäischen Union zu schließen, werden da unter massiven Druck gesetzt. Letzten Endes trägt es dazu bei, dass die Bevölkerung verarmt und dass die Bevölkerung eben auch merkt, diese Regierung vertritt nicht unsere Interessen, sie vertritt internationale Interessen. Das erhöht die Möglichkeit von Aufständen, die werden dann wieder instrumentalisiert zu Bürgerkriegen, eskaliert oder eben auch zum Schauplatz von einem Krieg gegen den Terror, wodurch dann wieder autoritäre Regime stabilisiert werden. Das ist die Situation, die wir zum Beispiel in Algerien, Mauretanien, Niger, Nigeria etc. haben. Und letzten Endes auch Ägypten. Also dieser Krieg gegen den Terror, der da jetzt in Nord- und Westafrika geführt wird, der hat auch ganz fatale Auswirkungen auf die Demokratie und auch so was wie eine Rumpfsozialstaatlichkeit der dortigen Regime. Und das läuft dann oft viel mehr im Zuge von erstens diplomatischer Anerkennung, zweitens Polizei- und Militärausbildung, drittens der Stationierung. Nehmen wir Deutschland, ist jetzt in Mali sehr präsent, mehr oder weniger mit eigenen Stützpunkten. In Senegal und im Niger sind deutsche Kräfte stationiert und letzten Endes auch, also das Gleiche gilt dann nochmal verstärkt für Frankreich und die USA, die dort überall ihre Basen auch verstärkt Drohnenbasen aufbauen und damit mehr oder weniger auf Gedeih und Verderb auch darauf angewiesen sind, die entsprechenden Regime zu unterstützen, die ihnen da diese Basen, die Stationierungsabkommen unterzeichnet haben und das den westlichen Mächten erlauben, dort ihren Krieg gegen den Terror zu führen. Also es ist im Grunde so eine ähnliche Situation, wie Russland in Syrien hat. Die haben dort halt ihre Marinebasis und wollten deshalb auf jeden Fall dieses Assad-Regime unterstützen, ganz egal von irgendeiner Menschenrechtsbilanz. Das ist eine analoge Situation, haben wir für die USA und Frankreich in Djibouti, also ich nenne jetzt mal nur die Drohnenbasen, die dort aufgebaut wurden in letzter Zeit, in Djibouti, in Äthiopien, in Uganda, im Tschad, in Niger, in Senegal und in Mali. Da kann man jetzt keine größeren Veränderungen des Regimes dulden. Das heißt, man unterstützt dort sich dann auch zunehmend autoritär gebärdende Regime, die dann auch wieder Fluchtursachen hervorbringen. Also es müssten nicht nur die Waffenexporte, sondern auch die Militärkooperationen, die Militärbasen im Endeffekt, das Ganze müsste beendet werden und andererseits müsste natürlich ein gerechter Welthandel etabliert werden, damit die Perspektive besteht, dass Menschen nicht mehr fliehen müssen, weil sie gehen ja nicht freiwillig. Ja, also das sind offensichtlich dicke Bretter, die es zu bohren gilt. Wobei natürlich ein Stopp von Waffenexporten ein ganz, ganz kleines erstes Schrittchen vielleicht sein könnten, nur das als Alleinheilmittel geht nicht. Ich glaube, man muss insgesamt aufhören, Außenpolitik als Interessenspolitik zu begreifen und zu betreiben. Und dann wird das mit den Rüstungsexporten auch notwendig aufhören müssen. Klar, wenn sich jetzt die ganze Europäische Union als solches entschließen würde, ganz strenge Exportrichtlinien auferlegen würden, was dann auch heißt, dass man nicht irgendwelche Milizen, die man in irgendwelchen Bürgerkriegen unterstützt, also dass man denen auch keine Waffen liefert, dann wäre das eigentlich schon mal ein ganz großer Schritt. Aber wie man an der kleinen Einschränkung schon gesehen hat, im Moment geht die Politik ganz stark dahin, sich an Stellvertreterbürgerkriegen zu beteiligen. Und da sind einfach Waffenlieferungen sozusagen eine Komponente von vielen davon. Aber es wäre ein Anfang, ja. ضد الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سرطان. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır, militarizme hayır. Ni a война, ni a войско. Ni война, ni армия. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen.